Der zweite Rekrut war Peter Dondero, ein eloquenter 27-Jähriger, der sich in seinen 3 Jahren bei der Polizei als Schöngeist erwiesen hatte. Das ist die am hübschesten zurechtgemachte Stadt, die zu besuchen ich je das Vergnügen hatte, hatte er dem Los Angeles Herald gesagt, als er an der Westküste einen Gefangenen abholte. Die strahlende Sonne und die kühle Brise machen L.A. zur idealen Stadt. Trotz seines scharfen Auges für gelungene Stadtplanung war Dondero ein zäher Bursche. Später sollte er eine wüste Narbe im Gesicht tragen, die er sich im Kampf mit einem Landstreicher namens Harry Pussy Myers zuzog. Bei einer anderen Festnahme hielt ein Verbrecher ihm einen Revolver an den Mund und spannte den Hahn. Dondero konnte ihm die Waffe gerade noch entwinden. George Silva, John Lago Marcini und Ugo Cassidy vervollständigten die Truppe. Letzterer bat seinen neuen Partner, ihn Hugh Cassidy zu nennen, zu Ehren seines liebsten Revolverhelden aus dem Wilden Westen, Butch Cassidy. Sein berühmtester Fall vor dem Einstieg in das Squad war die Wiederbeschaffung von $6,000, die aus dem Chiffonier des Sohns vom Lieblingsmasseur des belgischen Königs entwendet worden waren. Die Diebe hatten sich durch eine Dachluke des Gebäudes in der East 113th Street abgeseilt. Cassidy war selbst nicht ganz frei von krimineller Energie. 1895, als er noch Streifenpolizist war, wurde er des Versuchs beschuldigt, einem Verdächtigen eine große Summe Geld abzupressen. Der Kläger, ein ehemaliger Landvermesser, gab an, Cassidy habe ihm mit Verhaftung gedroht und ihn angegriffen, als er sich widersetzte. Cassidy bestand auf seiner Unschuld. 2 Jahre später wurde die Anklage fallen gelassen. Petrosino selbst lebte zwar tugendhaft wie ein Priester, war aber dennoch bereit, auch Leuten mit unsauberer Weste eine zweite Chance zu geben.